zurück. Ich bin ein Stück vom Glück, geh nicht weiter gebückt. Du bist schon fast zerdrückt. Das Streben in dieser Welt nach Sinn, Macht und Geld, was manchen so gefällt, ist sicher nicht, was zählt. Wenn du kannst, lass los und lausch diesem Lied. Es zeigt dir eine Sichtweise und wer dies dann sieht, versteht, was es noch gibt und ändert die Blickrichtung. Lösch die Verpflichtung und vertraut dieser das Dichtung. Ich bin der Denker in dir, immer weit weg vom Jetzt und Hier. Ich jag dich durch dein Leben wie ein gehetztes Tier. Du hast zu wenig zu verlieren und zu viel, um zu krepieren. Also strebe immer nach mehr, musst hohe Ziele anvisieren und die Sucht kanalisieren, bring alles Leid mit ein. Steiger dich ruhig hinein und fang nie an zu verzeihen. Jeder Neider ist ein Schwein und alle tolleren Typen sollten vorsichtig sein beim Flügelstutzen zum Vergnügen. Denn dein Neid entfacht viel Wut und diese erzeugt Mut. Du bist erst wieder glücklich beim Zerstreuen dieser Brut. Neues tut so gut, deshalb kauf es dir ruhig weiter. Wird das Geld zu knapp, steig auf die Karriereleiter. Deine Gier ist Wegbereiter, es geht immer besser. Vielleicht bist du gestresster, aber dafür viel kesser. Wer unten steht, wird nässer und du bist nie der Dumme. Und egal was passiert, du hast den Finger in der Wunde. Immer Recht zu haben, macht dich sicher nicht zufrieden. Um dein Recht zu ertragen, muss dich jemand schon lieben. Willst du immer nur siegen, muss ein anderer verlieren. Jeder Standpunkt ist schwammig, dient nur den Ego-Viren. Immer Recht zu haben, macht dich sicher nicht zufrieden. Um dein Recht zu ertragen, muss dich jemand schon lieben. Willst du immer nur siegen, muss ein anderer verlieren. Jeder Standpunkt ist schwammig, dient nur den Ego-Viren. Ich war schon immer da und bin dir immer ganz nah. Und obwohl ich sensibel bin, erscheine ich undankbar. Wer wann erkrankt war, merke ich mir auf ewig. Jedes vergangene Problem hat sich niemals erledigt. Ich bin trist und behäbig, doch ganz plötzlich hellwach. Sehr hart und ungnädig, wirkst du anfällig und schwach. Ich entfalte meine Kraft und stürze dich tief hinein. Nutze Gedanken der Macht, um Erlebtes zu befreien. Mit dem Ego zu vereinen, um mächtiger zu werden. Wir halten an Dingen fest, um uns weiter zu stärken. Die Emotionen zu verhärten, um mehr Unheil anzurichten. Kranke Gedanken verpflichten, ein faires Urteil zu vernichten. All die alten Geschichten, die von Neid und Leid berichten, werden ständig hochgekocht, um die Gegenwart zu verwischen. Es ist hart, mich zu erwischen, denn ich bin ein Teil von dir. Du findest mich in jedem Tief, nur nicht im Jetzt und Hier. Wenn du vom vielen Denken schon Kopfweh hast, dann fühl in dich hinein, befrei dich von dem Ballast. Weit weg von Stress und Hass ist der Weg ins Freie. Setz dich hin und bleibe, lass die Wut und verzeihe. Wenn du vom vielen Denken schon Kopfweh hast, dann fühl in dich hinein, befrei dich von dem Ballast. Weit weg von Stress und Hass ist der Weg ins Freie. Setz dich hin und bleibe, lass die Wut und verzeihe. Hörst du dieses Lied, weißt du schon, was ich bin. Bleib weiter gegenwärtig und hör ganz einfach hin. Jeder Reim macht dann Sinn, wenn du ihn gleich verstehst und er wird zum Gewinn, wenn du dir eingestehst, dass du dich im Kreis drehst mit den vielen Gedanken an vergangene Dinge, die sich im Jetzt wiederfanden. Zu viele Lieder verdanken ihren Inhalt solcher Dinge mit uralten Problemen. Überflüssig, wie ich finde, auch wie ich zukünftig klinge, spielt im Jetzt keine Rolle. Alle wollen immer mehr, greifen dabei ins Volle, ohne Rücksicht auf Verluste. Weit weg von ihrem Innern sind sie, weit weg von sich selbst, weit weg von ihren Kindern. Doch erst allein in ihrem Zimmern kommt die Wahrheit heraus. Das Festhalten an Formeln löscht Klarheit einfach raus. Mach dich dein Geld und dein Haus, ebenso wie dein Körper, wirklich richtig glücklich oder eigentlich gestört? Da wirst du endlich befördert, erfüllt sich dein großer Traum. Bist du jetzt zufrieden, hast genug? Wohl kaum, bedachte den tollen Baum, ohne ihn zu kommentieren. Fühl den Atemzug bewusst, was kannst du schon verlieren? Lass es einfach so passieren, kämpf gegen nichts mehr an. Was du so betrachtest, verliert an Bedeutung irgendwann. Fang jetzt direkt an, einfach alles loszulassen. Du wirst inneren Frieden spüren und aufhören so zu hassen. Zurück, ich bin ein Stück vom Glück, geh nicht weiter gebückt, du bist schon fast zerdrückt. Das Streben in dieser Welt nach Sinn, Macht und Geld, was manchen so gefällt, ist sicher nicht, was zählt. Wenn du kannst, lass los und lausch diesem Lied. Es zeigt dir eine Sichtweise und wer dies dann sieht, versteht, was es noch gibt und ändert die Blickrichtung. Lösch die Verpflichtung und vertraut dieser Dichtung.